Welche sind die toten Glieder der Kirche? Tote Glieder der Kirche sind jene Gläubigen, die sich im Stand der Todsünde befinden. Ja, jemand, der getauft ist oder den wahren Glauben bekennt, gewisse Vorgaben erfüllt, um Glied der Kirche zu sein. Wenn er sich aber tatsächlich im Stand der Todsünde befindet, ist er kein Glied der Kirche im vollen Sinn, im Sinne ein lebendiges Glied der Kirche zu sein, zum Leib und zur Seele der Kirche zu gehören. Das ist alle vor verschiedenen Fällen, einschließlich wieder dem Fall, dass eben gewisse Seelen auch zur Seele der Kirche gehören können, gerettet werden, ohne den Taufcharakter empfangen zu haben, was in den Phineisten wieder ein Dorn im Auge ist, wo es gerade letztens geheißen hat, 23. Jänner, glaube ich, Fest der heiligen Emerentianer, steht ausdrücklich im Brevier drin, dass sie Katechumenin war und dann getötet worden ist und ihrem Blut getauft worden ist. Sonst gibt es keine Bluttaufe. Heißt wieder, die Kirche hat sich immer schon geirrt, auch in ihrer Liturgie, auch allem anderen möglicherweise. Reiner Quatsch, reiner Blödsinn. Gegen jeden christlichen, katholischen Hausverstand, was diese Leute von sich geben, verzapfen. Das ist ja nochmal die nächsten Fragen. Es geht dann immer genau um das. Und zum Teil gibt es der Zehnte auch nichts anderes, als was die katholische Kirche schon seit eh und je gelehrt hat. Und das machen wir dann nächstes Mal weiter. Wie gesagt, der Abschnitt über die Kirche ist sehr lang. Fast der Zehntel vom Katechismus. Genau schaut mit der Anzahl der Fragen. Das ist auch sehr gut so. Können wir den Heiligen bis den Zehnten dankbar sein, weil in vielen anderen Katechismen später, in späterer Zeit, Diözesankatechismen, ist das eben sehr stark vereinfacht worden. Und das ist eben eine schlechte Grundlage dann, vor allem mit den heutigen Zeitumständen.